schön, dass ihr alle da seid. Wir hören gleich einen Vortrag über die Marquise und ihren Widerstand gegen Franco. Genau, ansonsten wird der Vortrag auf Spanisch gehalten und übersetzt ins Deutsche. Wenn ihr Verständnisfragen habt, dann könnt ihr die gleich stellen. Und ansonsten wäre es ganz gut, wenn ihr eure Fragen bis zum Ende aufhebt, dass wir dann am Ende irgendwie noch ein bisschen darüber reden können. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja. Bueno, lo primero, agradecer a todo el mundo que hayáis venido a la charla. Erstmal vielen Dank für alle, die heute gekommen seid. A escuchar las viejas historias que pasaron por España hace muchos años. Die alten Geschichten zu hören, die vor langer Zeit passiert sind. Agradecer también al Centro P8 por dejarnos el sitio para hacerlo. Und danke an die P8, dass wir das hier machen können. Y nada, vamos a empezar con las historias. Und fangen wir an mit der Geschichte. Lo primero me presento, soy Chogui del proyecto Ni cautivos ni desarmados. Er ist Joey vom Projekt Keine Gefangenen, keine Desentwaffneten. Un proyecto dedicado a la recuperación de la memoria. Ein Projekt, was zur Erinnerung an das Geschichtsbewusstsein angeknüpft ist, bezieht sich speziell auf den Bürgerkrieg und die Zeit danach. De los anarquistas que estuvieron en la resistencia antifranquista y en la resistencia francesa. Es geht hauptsächlich um die Anarchisten im französischen Widerstand und im spanischen Widerstand. Además de recoger información, el proyecto también la difunde. Das Projekt sucht Informationen und verteilt die Informationen. Mediante un blog, mediante estas charlas o programas de radio. Das Ganze über einen Blog, über Radioprogramme und über so Veranstaltungen wie heute. Empezamos con la historia. Nun fangen wir an mit der Geschichte. Lo primero, voy a hablar un poco de unas fechas generales. Erst macht eine kurze Zusammenfassung über die Daten. En julio de 1936, el ejército fascista se sublevó. Im Juli 1936 gab es einen militärischen Putsch. La guerra civil duró hasta abril de 1939. Der Bürgerkrieg ging bis April 1939. En mayo de 1940, los nazis invadieron Francia. Im Mai 1940 marschierten die Nazis in Frankreich ein. Y fueron derrotados en verano de 1944. Und die Nazis verloren den Krieg um 1945. La guerrilla antifranquista existió hasta principios de 1960. Der spanische bewaffnete Kampf existierte bis in die 60er. Y Franco murió finalmente en noviembre de 1975. Und Franco starb letztendlich 1975. Bueno, volvemos a 1936. Jetzt gehen wir zurück zu 1936. Una vez más, la iglesia, la burguesía y el ejército se sublevan contra el pueblo. Die Kirche, das Militär und die Faschisten erhoben sich 1936. Me imagino que os habrán llegado noticias de los rojos destruyendo iglesias o matando curas. Sicher habt ihr schon mal davon gehört, dass die Roten Pfarrer ermordet haben und Kirchen angezündet haben zu dieser Zeit. Lo que no sé si sabéis es por qué lo hacían. Vielleicht wisst ihr nicht, warum das so war. La iglesia se armó y empezó a prepararse militarmente desde principios de los años 30. Von Anfang der 1930er Jahre bereitete sich die Kirche auf eine bewaffnete Auseinandersetzung vor. La iglesia en España no era neutral, era de derechas y estaba armada. Die Kirche in Spanien war nicht neutral und sie war bewaffnet. La Falange, por ejemplo, cuando empezó la Guerra Civil, guardó sus armas en las iglesias. Die Falange, zum Beispiel, als der Bürgerkrieg begann, hat die Waffen in der Kirche deponiert. Y eso fue una de las causas que el pueblo atacara la iglesia. Und das war einer der Gründe, warum die Bevölkerung die Kirche angegriffen hat. Por suerte, el golpe de Estado de 1936 no salió como los fascistas esperaban. Zum Glück ist der Staatsstreich 1936 in manchen Teilen erstmal nicht geglückt. Las organizaciones obreras en España, la CNT y la UGT. Die Organisationen, die CNT und die UGT, cada una con más de un millón de afiliados, estaban preparadas. Jeweils mit einer Million der Mitglieder waren gut vorbereitet. Al principio mal armadas y luego un poco mejor. Am Anfang schlecht bewaffnet, danach etwas besser. Consiguieron parar el golpe en muchas ciudades. Konnten in vielen Städten den Militärputsch niederwerfen. Y en buenas partes del campo español. Und in großen Landstrichen von Spanien. Ahora voy a hablaros de la participación alemana en el lado republicano español. Jetzt wird über die deutsche Beteiligung in Spanien in diversen Guerillagruppen berichten. Desde 1933, con la subida de Hitler, 1933 mit der Machtergreifung Hitlers, mucha gente de izquierdas alemana acabó en España. Viele Linke emigrierten nach Spanien. Con la sublevación de 1936, mit dem Militärputsch von 1936, estos alemanes primero acabaron con la red nazi en España. Also mit dem Eintreffen in Spanien bekämpften sie erstmal die Faschisten 1936. Y después se unieron a las columnas que salían a combatir al fascismo. Und danach schlossen sie sich diversen Kolonnen an. Dentro de los anarquistas hubo un grupo alemán en la columna Durruti, en el grupo internacional. In der Kolonne Durruti war eine deutsche Delegation, que escribían su propio periódico. Die schrieben ihre eigene Zeitung. Y también hubo un grupo en la columna Ascaso. Es gab auch eine Kolonne in der Gruppe Ascaso, que se llamaba el grupo Erik Müsan. Die nannte sich Erik Müsan. Müsan. Hubo también un pequeño grupo dentro de las columnas del POUM, que eran trotskistas. Es gab auch eine kleine Gruppe unter den Trotzkisten. Y el mayor grupo de alemanes estuvo con los comunistas en las brigadas internacionales. Die größte Gruppe der Deutschen war in der kommunistischen Gruppe. Como el grupo Telman. Wie die Gruppe Telman. O el grupo Edgar André. Oder die Gruppe Edgar André. La CNT tenía mucho poder y el gobierno republicano quería quitárselo. Die CNT hatte viel Macht und die republikanische Regierung hatte Interesse, ihr die Macht zu entziehen. Esto acabó en unas luchas en Barcelona y en Cataluña, a tiros entre ellos. Das endete darin, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam in Catalunya und in Barcelona. En mayo del 37, durante una semana más o menos. Im Mai 1937, innerhalb einer Woche. Hubo cientos de muertos por ambos bandos. Gab es hunderte von Toten auf beiden Seiten. Y muchos de los anarquistas y trotskistas alemanes fueron detenidos y ejecutados entonces. Und viele deutsche Anarchisten, Anarquistas y trotskistas, und Trotzkisten wurden festgenommen oder ermordet. Este fue el final de la revolución en España. Das war das Ende der Revolution in Spanien. La guerra continuó hasta abril del 39. Der Krieg ging bis 1. April 1939. Y esta es la carta que envía Franco para anunciar el final de la guerra. Das ist die Karte, die Franco verschickte, wo er darin erklärte, dass die Roten jetzt nun entwaffnet sind und dass sie eingeknastet sind. Und daher gründet sich sein Name des Projektes nie entwaffnet, nie inhaftiert. Pero la resistencia de gente del bando republicano duró al final hasta 1965. Aber der Widerstand ging weiter bis 1965. Con el final de la guerra, 500.000 de españoles fueron hacia la frontera francesa. Nach dem Bürgerkrieg sind 500.000 Flüchtlinge nach Frankreich emigriert. Entre Francia y España están los Pirineos y era invierno. Es war zur Winterzeit, Grenzgebiet Frankreich-Spanien in den Pyrenäen. Aparte de estas dificultades, el gobierno francés cerró la frontera. Abgesehen von diesen Schwierigkeiten mit dem Winter, schloss die französische Regierung die Grenze. Ellos esperaban unos 25 o 50.000 refugiados. Sie erwarteten 25.000, maximal 50.000 Flüchtlinge. Pero llegaron 500.000. Aber es kamen 500.000. Mientras las fronteras estaban cerradas, als die Grenzen geschlossen waren, los aviones italianos y nazis alemanes bombardeaban las columnas civiles y militares. Die italienische und die deutsche Luftwaffe bombardierte die Flüchtlingskolonnen. A finales de febrero de 39, Francia abre las fronteras. Im Februar 1939 öffneten sie dann die Grenzen. En Francia gobernaba entonces el Frente Popular, un grupo de izquierdas. In Frankreich regierte die Volksfront, eine sozialistische Regierung. Los españoles esperaban un recibimiento un poco mejor. Die Spanier erhofften sich eine korrekte Aufnahme. Solo recibieron arena, alambradas y vigilantes. Aber sie erhielten nur umzäunte Strände und Wachposten. Esta fue la hospitalidad francesa con la República. Das war die Freundlichkeit der französischen Regierung. Poco a poco los campos fueron mejorando gracias al trabajo de los propios internados en los campos. Mit der Zeit, durch die eigene Arbeit der spanischen Flüchtlinge, verbesserten sich die Lebensbedingungen in den Lagern. Y el problema de los refugiados españoles acabó en mayo de 1940. Im Mai 1940 änderte sich diese Geschichte. Porque un nuevo invitado entra en el juego. Alemania está expandiendo sus fronteras. Es kam ein neuer Feind mit ins Spiel. Deutschland überfällt Frankreich. Todos los puntos que veis abajo son campos de prisioneros españoles. Alle die Punkte, die ihr da unten im Süden seht, vor allem, das sind alles Konzentrationslager. Pero ante la amenaza nazi usan a todos esos españoles como mano de obra. Aber jetzt waren die ganzen spanischen Flüchtlinge notwendig als Zwangsarbeiter. Para proteger las fronteras y para la industria de guerra. Um Grenzwallanlagen auszubauen und die Kriegsindustrie aufrechtzuerhalten. El ejército francés aguantó 40 días la ofensiva nazi. Das französische Militär hat nur 40 Tagen den Nazis standhalten können. Y a partir de ahí empieza a crearse la resistencia en Francia. Und ab da begann dann der französische Widerstand. Lo primero que se creó fueron redes para evadir a gente con problemas. Das erste, was sich gründete, waren Fluchtnetzwerke. Los españoles van a colaborar en muchas de esas redes. Van a colaborar en muchas de las redes de evasión creadas. Los franceses. Los españoles van a participar en las redes. Viele Spanier beteiligen sich am Aufbau der Fluchtnetzwerke. Cerca de 80.000 personas van a cruzar los Pirineos. Circa 80.000 werden die Pyrenäen überqueren. En dirección África o Gran Bretaña. In Richtung Afrika oder nach Großbritannien. Este es Francisco Ponzan. Das ist Francisco Ponzan. Organizador de una de las redes de evasión. Ein Organisator der Fluchtnetzwerke. Un anarquista de Huesca, profesor. Ein Anarchist, ein Professor aus Aragon, Huesca. Y su red evadió unas 2.500 personas. Und sein Netzwerk hat 2.000 Menschen zu Wasser und zu Lande gerettet. Fue detenido por la policía francesa. Wurde festgenommen von der französischen Polizei. Y finalmente ejecutado por la Gestapo unos días antes de la liberación. Und wurde von der Gestapo hingerichtet, kurz vor der Befreiung Frankreichs. Si las redes de evasión empezaron en 1940, die Fluchtnetzwerke begannen sich zu gründen 1940. El combate directo contra las tropas nazis empezó en 1941. Der bewaffnete Kampf in Kleingruppen begann 1941. Esto es un campamento de leñadores en los Pirineos. Das ist ein Unterkunft für Holzfäller. Pero en realidad era un campo de entrenamiento de guerrilla y un sitio para esconder guerrilleros. Aber in Wirklichkeit war es ein Trainingszentrum, wo sich auch Guerilleros verstecken konnten. Como este había muchos. Wie dieses gab es viele in den Pyrenäen. Los republicanos españoles actuaron más o menos en el 75% de regiones de Francia. Diese Guerillagruppe existierte in 75% des französischen Territoriums. Los aliados, cuando vieron la importancia de la resistencia, als die Alliierten erkannten, dass die Guerillagruppen von großer Bedeutung waren, empezaron a enviar armas, medicamentos, radios y demás y otro equipo. Ließen sie durch Luftunterstützung über Fallschirme den Guerillagruppen Waffen zukommen, Medikamente, Radios und weiteres Material. Sobre todo para los resistentes franceses. Vor allem für die französischen Widerstandskämpfer. Pero los grupos españoles robaban todo lo que podían para enfrentarse primero a los nazis y después a Franco. Aber vieles dieser Materialien raubten die spanischen Guerilleros, um gegen die Nazis zu kämpfen, aber auch für den Kampf gegen Franco. La mayor parte de la resistencia francesa fue comunista. Der größte Teil des französischen Widerstandes war kommunistisch. Pero hubo muchos grupos anarquistas y aquí os enseño unas fotos. Aber es gab auch viele anarchistische Gruppen. Jetzt werde ich euch einige Fotos zeigen. Y finalmente voy a hablar de la participación española dentro del ejército francés. Jetzt werde ich darüber reden über die Teilnahme spanischer Guerilleros innerhalb des französischen Militärs. Una unidad militar francesa, la segunda división, blindada. Es gab die zweite Division, eine gepanzerte Einheit. No estuvo de parte del gobierno colaborador de Vichy, sino de la Francia Libre. Era de la parte de Gaulle en vez de la parte de Petén. Ellos apoyaban a De Gaulle, a los aliados. Also die zweite Division war von Charles de Gaulle alliiert. De los 12.000 miembros de la división, 3.000 eran españoles. Diese zweite Division hatte 12.000 Soldaten, davon 3.000 Spanier. Y muchos de ellos anarquistas. Und die meisten von ihnen waren Anarchisten. ¿Qué hacían los anarquistas españoles en el ejército francés? Was machen die Anarchisten im französischen Militär? A muchos de ellos cuando cruzaron la frontera en el 39. Als sie 1939 die Grenze überquerten, les dieron a elegir o a la Legión Francesa o de vuelta con Franco. Stellen Sie sich vor die Wahl, entweder integriert ihr euch im Militär im Französischen oder ihr werdet zurückgeschickt zu Franco. La primera unidad aliada que entró en París en agosto del 44. 1944 marschierte die erste Einheit ein. Era la novena compañía, completa por españoles. Das war die neunte Einheit, waren nur Spanier. Y muchos de ellos anarquistas. Und die meisten von ihnen Anarchisten. Ellos desfilaron después en el día de la celebración, de la liberación. Los 150. Und einen Tag später marschierten sie, hielten sie ihre Militärparade ab. Bueno, volvemos a España. Gehen wir zurück nach Spanien. Una vez se libera Francia, los comunistas hacen un llamamiento a los guerrilleros cuando se libera el sur de Francia. Als Südfrankreich befreit war, gab es einen Aufruf von der sozialistischen Regierung an alle Guerilleros, sich zu vereinigen. Para conquistar un pequeño trozo de España, um einen kleinen Teil von Spanien zu besetzen, y intentar obligar a los aliados a que les ayuden a liberar todo el país. Mit der Idee, dass die Alliierten zur Hilfe eilen werden, zu unterstützen. Fue un doble fracaso. Es war eine doppelte Niederlage. Primero porque no se pudo dominar el territorio. Zuerst, weil sie das Gelände nicht dominieren konnten. Y lo segundo porque a los aliados no les interesaba un país comunista en el sur. Die Alliierten hatten kein Interesse an einer linken Regierung. Von daher unterstützen die Alliierten die Invasion nicht. Pero la invasión, el intento de invasión tuvo una cosa buena. Aber der Versuch, die Invasion zu starten, hatte eine gute Sache. Varios de los grupos guerrilleros que entraron en España y contactaron con las guerrillas españolas. Viele der Truppen, die einsickerten über die Pyrenäen, kamen in Kontakt mit spanischen Guerillagruppen. Empezamos a hablar ahora de la guerrilla en España. Jetzt reden wir über die Guerilla in Spanien. Hubo diferentes tipos de guerrilla en el Estado español. Es gab verschiedene Typen von Guerilla auf dem spanischen Staatsgebiet. Muchos de los que participaron en la resistencia en Francia, viele, die im französischen Widerstand gekämpft hatten, que seguían viviendo en Francia, die weiterhin auf spanischer Seite lebten, pasaban a actuar a Cataluña y Aragón, actuaban allí y volvían a la seguridad de Francia. Ging für ihre Aktionen nach Aragón oder Catalunya und zogen sich dann wieder auf französisches Staatsgebiet zurück. Mientras los grupos españoles que vivían en España, aber die Gruppen, die spanischen vom Landesinneren, su salvación era el constante movimiento. Ihre Rettung war immer die kontinuierliche Bewegung. Otra diferencia que había fue que hubo guerrilla urbana y guerrilla rural. Ein anderer Unterschied war die Stadtguerilla und die Landguerilla. La guerrilla urbana fue más corta y menos numerosa. Die Stadtguerilla war viel kürzer von Dauer und zahlenmäßig viel unbedeutender. Hubo guerrilla urbana sobre todo en Barcelona, que fue anarquista. Es gab eine Städteguerilla in Barcelona, die anarchistisch geprägt war. Al igual que en Granada y en Málaga, que también fue anarquista. Auch die Guerilla in Málaga und Granada war auch anarchistisch geprägt. Mientras que los comunistas dominaron la guerrilla en León, Valencia y Madrid. Und die Kommunisten dominierten die Guerilla in León, Madrid y Valencia. Y ahora vamos a empezar a hablar de la guerrilla rural. Jetzt reden wir über die Landguerilla. Mucho más numerosa y más duradera en el tiempo. Hatten längeres Durchhaltevermögen und waren zahlenmäßig viel mehr. Esto es un mapa con las principales zonas guerrilleras de España. Das ist die Karte mit den Regionen mit den meisten Aktivitäten der Landguerilla. A este mapa le falta una mancha grande en Cataluña. Da fehlt ein kleiner Fleck in Catalunya. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo vivían los guerrilleros en la montaña. Jetzt reden wir darüber, wie die Guerilleros in den Bergen leben. Lo primero, como ya os he dicho, para su seguridad tenían que andar mucho. Wie er schon erwähnt hat, zu ihrer eigenen Sicherheit mussten sie immer gehen, immer in Bewegung bleiben. Normalmente se andaba de noche y en fila india. Normalerweise wanderten sie immer in der Nacht und immer in einer Reihe. Esta foto es de día, esta foto es de guerrilla en Francia. Das ist während dem Tag aufgenommen von einer Guerillagruppe in Frankreich. Además de andar en fila india, se ponía siempre una o dos personas como 50 metros delante para descubrir emboscadas. Es liefen immer ein, zwei voraus, um zu schauen, ob irgendwelche Faschisten, Guardia Civil, auf der Lauer liegen. No se andaba por sitios con hierba alta para no dejar rastro. Sie liefen nie durch hohes Gras, um keine Spuren zu hinterlassen. No se podía andar si nevaba. Sie konnten nicht marschieren, wenn es geschneit hatte. Y la niebla, aunque parezca un buen sitio para andar, puede levantarse y dejarte descubierto. Man würde meinen, der Nebel ist eine gute Sache, sich zu verstecken, aber hat das Risiko, dass schnell verschwindet und dann weiß man nicht, ob man gesehen wird. Se evitaba andar cerca de pueblos o de casas en el monte para que no ladraran los perros. Sie haben vermieden, an Dörfern vorbeizulaufen und vor allem an Dörfern mit Hunden. Y sobre todo, el sitio más problemático eran los puentes. Und der problematischste Ort waren immer die Brücken. Para cruzar, la Guardia Civil podía controlar un sitio grande controlando un puente. Die Guardia Civil konnte immer ein Gebiet besonders gut über die Brücken kontrollieren. A veces podía costar 24 o 36 horas asegurarse de que un puente estaba limpio o vigilado. Manchmal hat es 24 bis 36 Stunden gedauert, um zu beobachten, ob eine Brücke sauber ist oder nicht. Ahora voy a hablar de los apoyos a la guerrilla. Jetzt werden wir darüber reden, über die Unterstützerinnen für die Guerilleros. Hubo más o menos el mismo número de mujeres que de hombres apoyando a la guerrilla. Es gab ungefähr die gleiche Anzahl Frauen wie Männer, was das Unterstützernetzwerk angeht. Fueron los ojos y los oídos de la guerrilla. Waren die Augen und die Ohren für die Guerilla. Avisando dónde estaba la Guardia Civil. Benachrichtigen, wo war die Guardia Civil. Avisando qué ricos de derechas tenían armas y dinero. Konnten sagen, wo die Reichen ihre Waffen hatten. Escondiendo guerrilleros o alimentándolos. Versteckten Guerilleros oder bewaffneten sie. Pero aquí empiezan las diferencias entre los hombres y las mujeres. Jetzt reden wir über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Si un enlace masculino era descubierto, subía a la guerrilla al monte. Wenn ein Unterstützer entdeckt wurde von der Polizei, hat er sich dem bewaffneten Kampf in den Bergen angeschlossen. Pero si una mujer era descubierta, se le llevaba a otra provincia lejos para esconderla. Wenn eine Frau entdeckt wurde, wurde sie versteckt in einer Nachbarprovinz, um ein unauffälliges Leben weiterzuführen. Ni anarquistas ni comunistas quisieron mujeres en la guerrilla. Weder Anarchisten noch Kommunisten wollten Frauen im bewaffneten Kampf. Imaginaros que seguimos teniendo problemas de machismo en los años 2000 entre anarquistas. Wir haben immer noch Macho-Probleme zur heutigen Zeit. Stellt euch vor, wie es zu dieser Zeit war. Así que imaginaros hace más de 80 años cómo estaba el asunto. Also wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, wie vor 80 Jahren der Fall war. Todas las excusas estúpidas que os podáis imaginar. Der ganze Blödsinn, den ihr euch vorstellen könnt. Las dijeron unistas y anarquistas para rechazar a la mujer. Sagten die Anarchisten genauso wie die Kommunisten, sie lehnten die Teilnahme der Frauen am bewaffneten Kampf ab. Estas dos mujeres son parte de la excepción. Diese zwei Frauen sind eine Ausnahme in dieser Angelegenheit. Ellas primero fueron enlaces y después fueron guerrilleras. Zuerst waren diese beiden Frauen Unterstützerinnen und später schlossen sie sich dem bewaffneten Kampf an. Pero imaginaros, si en los enlaces había casi un 50% de mujeres. Aber stellt euch vor, 50% der Frauen waren als Unterstützerinnen tätig. Dentro de la guerrilla solo hubo un 2% de mujeres. Aber im bewaffneten Kampf war nur 2% der Frauenanteil. Y añadirles a la vida dura de la guerrilla, que además de lo difícil que era vivir en la montaña. Abgesehen davon, dass es sehr schwierig war, in den Bergen zu leben. A veces quedaban embarazadas de sus compañeros o de sus maridos. Manchmal wurden sie auch schwanger in den Bergen. Con todos los problemas que ello traía. Was weitere Probleme mit sich brachte. Seguimos con las excepciones. Esta es la única mujer que participó en un atentado contra Franco. Machen wir weiter mit den Ausnahmen. Diese Frau nahm dran teil an einem Anschlag auf Franco. Pero eso, ella es anarquista, que fueron los que más veces intentaron acabar con Franco. Sie war eine Anarchistin, die sich vornahm, Franco zu töten. Pero se podría hablar mucho sobre la situación de las mujeres en la guerrilla. Que tendríamos mucho que hablar sobre el trato a las mujeres en la guerrilla. Aber man muss viel darüber reden, wie Frauen in der Guerilla behandelt wurden. Os voy a hablar ahora de la sanidad en la guerrilla. Jetzt werde ich über das Gesundheitswesen in der Guerilla reden. Como podréis imaginar, la mayor parte de los grupos no tenían médicos. Wie ihr euch vorstellen könnt, der größte Anteil aller Gruppen hatte keine Ärzte. Normalmente tenían vendas, Alkohol, Aspirinas. Normalerweise hatten sie Verbandspäckchen, Alkohol, Aspirin. Pero sobre todo eran remedios medicinales caseros. Oder Hausmittel oder medizinische Pflanzen. Un catarro podía acabar con la seguridad de un grupo si estabas escondido. Eine Erkältung, ein Husten konnte die Gefahr für die Gruppe bedeuten. Así que si estabas acatarrado, siempre un pañuelo en la boca hasta que se te fuera la tos. Deshalb war ein Mittel der Wahl, ein Taschentuch sich in den Mund zu stecken für den Fall eines Hustens. Si había una herida de bala, se bajaba a buscar algún médico conocido al pueblo. Wenn jemand eine Schussverletzung erlitt, musste man in ein Dorf absteigen, um einen Arzt zu suchen. O si se podía mover al herido y era un sitio seguro, se bajaba al herido. Llevar el herido al pueblo si era un sitio seguro. Und sie haben den Verletzten ins Dorf geschleppt, wenn der Ort dort sicher war. Si no se conocía ningún médico, se secuestraba. Wenn sie keinen Arzt kannten, haben sie einen Arzt entführt. Este es el doctor Pujol, actuó. Bueno, este es el doctor Pujol. Doctor Pujol actuó primero para la resistencia francesa y después para la guerrilla anarquista. Er war erst tätig in der im französischen Widerstand und später im anarchistischen Widerstand. Ahora sobre el armamento de la guerrilla. Jetzt geht es um die Bewaffnung der Guerilla. Los grupos que actuaban desde Francia. Die Gruppen, die von Frankreich aus agierten. Tenían mucho armamento y muchos explosivos buenos de la resistencia francesa. Sie hatten sehr gute Waffen, was aus dem französischen Krieg herkam. Esto es una metralleta Sten inglesa que tenían muchas en la resistencia. Sie hatten sehr viele englische Maschinengewehre im französischen Widerstand. Pero la mayor parte de los grupos en España no tenían este armamento. Aber die große Mehrheit der spanischen Gruppe hatte nicht so eine Bewaffnung. España es un país muy cazador. Spanien ist ein Land mit langer Jagdtradition. Entonces lo que más tenían era escopetas. Also hatten sie als meiste Waffe ein ganz normales Jagdgewehr. Y también algunas pistolas de la guerra civil y algunas granadas. Und einige Pistolen aus dem Bürgerkrieg und einige Granaten. Si había zonas mineras cerca, se conseguían los explosivos de allí. In Zonen von Minenarbeitern konnten sie Explosivstoffe besorgen. Y para conseguir más armas, lo que se hacía era asaltar a los fascistas armados en los pueblos. Und um weitere Waffen ranzukommen, haben sie Faschisten entwaffnet. ¿Dónde vivía la guerrilla? Wo lebte die Guerilla? Hay mucha mitología de que siempre estaban en el monte. Es gibt viel Mythologie, dass sie immer in den Bergen waren. Pero imaginaros en invierno vivir en el monte es muy duro. Stellt euch vor, wie es ist, im Winter in den Bergen zu leben. Es ist sehr, sehr hart. Así que se metían en corrales, en cuevas, en pozos mineros abandonados. Sie versteckten sich in Viehpferchen, in Höhlen oder in aufgegebenen Minenschächten. También en casas aisladas del monte que tenían enlaces. Oder in verlassenen Häusern in den Bergen. Pero normalmente cuando la guerrilla mucho tiempo en el mismo sitio. Aber wenn die Guerilla lange Zeit am gleichen Ort war. Pasaba lo que pasó aquí, que asaltaron el cortijo y mataron a todos menos al hombre que se ve en la foto. In diesen Fällen meistens kam es irgendwann zu einem großen Angriff und dabei wurden alle getötet. Nur dieser Mensch, der hier zu sehen ist, nicht. Los grupos más grandes a veces crearon campamentos guerrilleros. Die größten Gruppen haben Camps eingerichtet. En la foto se puede ver un grupo organizado con armamento francés, máquina de escribir y una pequeña imprenta. Auf diesem Bild könnt ihr sehen, das Maschinengewehr, das französische, eine Schreibmaschine und ein Drucker. Todos los sitios, todos los campamentos fijos fueron finalmente asaltados. Alle festen Gebäude wurden letztendlich angegriffen. Con malos resultados para la guerrilla. Mit schlechtem Ergebnis für die Guerilla. Una cosa muy importante siempre para la guerrilla fue la propaganda. Ein Thema, was immer sehr wichtig für die Guerilla war, war die Propaganda. El gobierno franquista nunca los llamó guerrilleros, siempre los llamó bandoleros. Die frankistische Regierung sprach immer nur von Räubern, von Banditen und nie von der Guerilla. Así que ellos creaban mucha propaganda para combatir eso y decir que eran combatientes políticos. Drum war es sehr wichtig für sie, dafür zu kämpfen, dass sie anerkannt werden als politische Kämpfer. La propaganda fue tan diferente como este periódico muy bien hecho. Die Propaganda war sehr unterschiedlich, wie eine Zeitung sehr gut gemacht, wie diese. Como cosas mucho más caseras como esta. Oder Dinge viel einfacher gemacht wie dieses. Otro método de propaganda diferente fue el de Kiko Sabaté. Eine andere Art und Weise wie von Kiko Sabaté war ein Mörser, mit dem man Flugblätter verschoss. Has dicho lo de que decir, ¿no? Y por ejemplo otros métodos que usaban los anarquistas catalanes era poner taco de panfletos mojados, ponerlo sobre periódico o taxi y que el viento del movimiento los secara y los distribuyera solos. Eine andere Art war, dass Anarchisten stapelweise feuchte Flugblätter auf Dächer von Autos oder Straßenbahnen legten und im Trocknungsprozess flogen diese dann davon. Otro método más radical era la voladura de torres de alta tensión. Eine andere Möglichkeit war, Strommasten zu sprengen. Porque cuando en algún pueblo de la montaña faltaba la luz o en alguna fábrica, solía ser la guerrilla que estaba cerca. Dann wussten die in den Dörfern, wenn es kein Licht mehr gab, dass die Guerilla sehr nah ist. Las acciones que realizó la guerrilla, sobre todo, die Aktionen, die vor allem die Guerilla machte, fueron atracos y asaltos para conseguir dinero y comida. Waren vor allem Überfälle, um Waffen und Nahrung zu beschaffen. Ni el Partido Comunista ni la CNT dio dinero nunca a la guerrilla. Weder die kommunistische Partei noch die CNT gaben irgendwas an Geld für den bewaffneten Kampf. Fue al contrario, pues la guerrilla a veces daba dinero tanto al partido como a los sindicatos. Aber auf der anderen Seite, die Guerilla hat öfter Geldspenden sowohl an die Gewerkschaft als auch an die Partei gespendet. Aparte de los asaltos, se realizaban sabotajes. Abgesehen von den Überfällen machten sie viel Sabotageakte. A veces se realizaban ocupaciones de pueblos. Manchmal besetzten sie Dörfer. Primero se desarmaba a la gente de derechas que hubiera en el pueblo. Zuerst entwaffneten sie die Bewaffneten innerhalb eines Dorfes. Se iba al alcalde, se reunía la población. Sie gingen zum Rathaus und halteten eine Versammlung ab. Se hacía un meeting político del porqué de la actuación de la guerrilla. Sie hielten eine politische Versammlung ab, um den Dorfbewohnern zu erklären, was sie wollen. Se destruían papeles del ayuntamiento y se iban. Und sie zerstörten Papiere des Bürgermeisteramtes und dann hauten sie ab. Y otra forma de actuación de la guerrilla fue el ejecutar a gente que era muy mala para o gente del pueblo o para los propios guerrilleros. Oder sie exekutierten Leute, die ihnen gefährlich werden konnten oder die anderen Leuten gefährlich waren. Ahora os voy a hablar de las zonas importantes de la guerrilla anarquista en España. Jetzt werde ich über die Zonen reden, was den anarchistischen Kampf angeht. La zona donde más grupos actuaron posiblemente fue Cataluña. Da wo die meisten Gruppen tätig waren, war wohl Catalunya. Hubo más de 30 grupos de acción, la mayoría de ellos que pasaban de Francia y volvían después a Francia. Die meisten Gruppen waren in Catalunya, gingen von Frankreich aus los und zogen sich auch wieder nach Frankreich zurück. La foto es sobre el grupo de Massana. Das ist das Foto von Manzana. Manzana. Massana. Porque es posiblemente el único grupo que no perdió, que no detuvieron a nadie y que no mató a nadie la Guardia Civil. Das ist die einzige Gruppe, die keine Festnahme zu beklagen hatte und auch keinen Toten. A lo largo de 6 años de actuación del grupo. Nach 6 Jahren Aktivität. La siguiente zona de gran actividad anarquista fue Andalucía. Das zweitgrößte Gebiet, was anarchistischen Widerstand angeht, war Andalusien. Hubo grupos anarquistas en las 8 provincias andaluzas. In 8 Provinzen in Andalusien gab es Gruppen anarchistische. Además, en Andalucía se dio una buena colaboración entre socialistas, anarquistas y comunistas. Es gab eine gute Zusammenarbeit zwischen Anarchisten, Sozialisten und Kommunisten. Y esto es una foto de la Guardia Civil de información sobre guerrilleros. Und das ist ein Pamphlet von der Guardia Civil, wo sie über die Guerilla spricht. La siguiente zona de importancia anarquista fue León. Eine weitere Zone, wo von großer Bedeutung war für die anarchistische Guerilla, war León. León fue donde nació Durruti, por ejemplo. In León war Durruti geboren. En el norte de León había 4 grupos anarquistas actuando. Im Norden von León waren 4 Gruppen aktiv. y en León también se creó la Federación de Guerrillas. Und dort gründen sie auch die Federación der Guerilleros. Este grupo fue el primero que pasó a la ofensiva, que en vez de defenderse atacaba. ¿Sabes? En vez de siempre defenderse y esconderse, también atacaba. Ah. O sea, no solo se defendía. Diese Gruppe verteidigte sich nicht nur selber, sondern griff auch an von sich aus. Fueron los primeros en tener hospital guerrillero. Es waren die ersten, die ihr eigenes Krankenhaus hatten. En publicar su propio periódico llamado El Guerrillero. Veröffentlichten ihre eigene Zeitung. Y en tener su propio tribunal de justicia guerrillera para las malas actuaciones de sus componentes. Und hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit. Llegaron a ser casi 100 efectivos y actuaban en 4 provincias. Es waren 100 Aktive, die in 4 verschiedenen Provinzen aktiv waren. Los grupos grandes comunistas de los siguientes años copiaron su manera de actuar. Die größten kommunistischen Gruppierungen kopierten dessen Aktionsweise. Hubo grupos anarquistas básicamente en todas las zonas guerrilleras del país. Es gab über anarchistische Gruppen im ganzen Land. Como estos de Galicia. Diese in Galicien. O Asturias. Oder in Asturias. Y ahora os voy a hablar un poco de el enemigo. Jetzt redet ein bisschen über den Feind. Igual que hubo grupos urbanos y grupos rurales en la guerrilla. Genauso wie es Stadtguerilla und Landguerilla-Gruppen gab. Hubo también policías que perseguían a la gente en las ciudades y policías que perseguían a la gente en el monte. Gab es Polizeieinheiten, die in der Stadt aktiv waren, genauso wie auf dem Lande. Este es un comisario de la Brigada Político-Social. Es ist ein Kommissar von der politischen Polizei. La Político-Social perseguía a los grupos urbanos. Die politische Polizei verfolgte die Stadtguerilla-Gruppen. Además de infiltrarse en partidos políticos y sindicatos en el exilio. Und sie infiltrierten in Parteien und Gewerkschaften im Exil. Los encargados de perseguir a los grupos rurales fueron la Guardia Civil. Auf dem Lande verfolgte die Guardia Civil die Guerilla. Emplearon unos métodos muy crueles. Sie hatten sehr brutale Herangehensweise. Y además obtenían premios por matar guerrilleros. Und sie gaben Prämien aus, wenn jemand einen Guerrero umbrachte. O aumento de sueldo o aumento de rango. Gab es danach entweder eine Gehaltserhöhung oder eine Erhöhung des Ranges. Entonces lo que hicieron fue dedicarse a matar enlaces. Daher kam es oft dazu, dass Unterstützerinnen umgebracht wurden. Porque los enlaces estaban desarmados y sabían dónde vivían. Unterstützerinnen waren ja grundsätzlich waffenlos, darum waren sie einfache Ziele. Una vez muertos, les ponían un arma y los vendían como guerrilleros. Als dann ein Unterstützer umgebracht wurde und wurde eine Waffe daneben gelegt, um den Schein darzustellen, dass es sich hier um einen Guerilla gehandelt hätte. Esto es una contrapartida. Das ist eine kontrarevolutionäre Einheit. Eran sobre todo guardias civiles, pero también falangistas disfrazados de guerrilleros. Das waren vor allem Guardia Civiles oder Falangisten, verkleidet als Guerillakämpfer. Armados también como guerrilleros. Bewaffnet wie Guerilleros. Para intentar descubrir puntos de apoyo o grupos de guerrilla. Um Punkte rauszufinden, wo es Unterstützer gab. Una manera que tenían los enlaces de descubrirlos era por el olor. Eine Art und Weise für die Unterstützerin rauszufinden, wer es echt ist, war das zu identifizieren über den Geruch. Imaginaros, la gente que vive en la montaña durante mucho tiempo huele a humo, a sudor, a humedad, huele fuerte. Menschen, die wochenlang in den Bergen leben, riechen sehr streng aufgrund des Schweißes, der Feuchtigkeit und des Rauches. Ellos solo estaban 2 semanas en el monte, no olían. Diese waren immer nur maximal 2 Wochen im Einsatz in den Bergen, von daher rochen sie nicht so. Y finalmente este es el Somaten. Und am Ende, das ist hier die Bürgerwehr. El Somaten era una milicia de burguesa y de derechas armada. Das waren rechte Bürger, einige auch reiche davon. En los sitios donde no había cuartel de la Guardia Civil. Da wo es keine Kaserne gab, der Guardia Civil. y que tenían derecho a portar armas y a dispararlas. Die das Recht hatten, Waffen zu tragen und diese auch einzusetzen. También, por suerte para la guerrilla, eran los más fáciles de desarmar. Aber zum Glück waren sie das einfachste Ziel für die Guerreros, diese zu entwaffnen, um an Waffen zu kommen. Este hombre es Laureano Cerrada. Das ist Laureano Cerrada. Fue el gran falsificador anarquista para la resistencia francesa y para la guerrilla antifranquista. Das war der groß bekannte Fälscher im französischen Widerstand und im spanischen. Si ahora preguntas en España por un falsificador anarquista, todo el mundo habla de Lucio Urtubia. Wenn man heute über einen Fälscher redet, einen Bekannten, reden alle nur über Lucio Urtubia. Pero, aunque Lucio Urtubia ha hecho muchas cosas, aber Lucio Urtubia hat viele Dinge gemacht. Él se ha hecho famoso por apropiarse de cosas de Laureano Cerrada y de otros falsificadores anarquistas. Aber dieser hat sich einige Taten angeeignet von anderen Leuten und auch von ihm. Laureano Cerrada consiguió mucho dinero para la CNT. Laureano Cerrada hat viel Geld anreichern können für die CNT. Para pagar los periódicos anarquistas. Um die anarchistischen Zeitungen zu bezahlen. Para las familias de los presos anarquistas. Zur Unterstützung der Familien von den Gefangenen. Y para los grupos de acción que actuaban en España. Und für diese bewaffnete Einheiten. Compró sitios como este, que es un monasterio cerca de la frontera. Er kaufte Gebäude wie dieses, ein Kloster. Que fue una base guerrillera y un arsenal guerrillero durante varios años. Es war eine Base für die Guerilla über einige Jahre. O también compró un avión como este para intentar bombardear a Franco. Oder er kaufte ein Flugzeug wie dieses, wo versucht wurde, Franco zu ermorden auf einer Fiesta in San Sebastian. Laureano Cerrada fue asesinado por un infiltrado policial en 1976. Laureano Cerrada wurde durch einen infiltrierten Polizisten 1976 umgebracht. Entre los años 40 y los años 70 hubo por lo menos 30 intentos de asesinato contra Franco. Zwischen 1940 und 1970 gab es ungefähr 30 Versuche, Franco zu ermorden. Muchos grupos anarquistas lo intentaron. Viele anarchistische Gruppen probierten das. Algunos con ideas locas y otros con buenas ideas. Einige mit verrückten Ideen, andere mit guten Ideen. Este es el grupo de los Maños, lo intentó dos veces y las dos fracasó. Das ist die Gruppe von Maños. Diese versuchten es zweimal und hat leider nie funktioniert. Y bueno, como me imagino que todos sabéis, Franco murió en la cama. Er stellt sich vor, dass ihr das alle wisst, Franco starb im Bett 1975. Bueno, y finalmente, para ir terminando la charla, unas curiosidades. Jetzt kommen wir zum Ende der Veranstaltung, noch einige Kuriositäten. Esto no es una foto real, es una foto de una película. Das ist kein reales Foto, das ist ein Foto eines Filmes. Pero imaginaros que como esta hubo muchas fotos reales. Aber stellt euch vor, es gab viele solche realistische Fotos. Cuando la Guardia Civil mataba guerrilleros, los bajaba a los pueblos. Als die Guerra Civil die Guerrilleros ermordete, schleppte sie sie in die Dörfer runter. Para exponerlos a vergüenza pública, por un lado. Um sie zur Schau zu stellen. Der Scham wegen. Y después también para ver quién se paraba, quién los conocía, quién hacía para descubrir gente que pudiera ser conocida de los guerrilleros. Um auch gleichzeitig daraus zu bekommen, wer eventuell diese kennt durch seine Reaktion. Esto es un libro escrito supuestamente por un guerrillero. Das ist ein Foto, das angeblich von einem Guerrero geschrieben wurde. Un supuesto guerrillero arrepentido. Ein angeblicher Guerrero, der jetzt alles bereut. Pero la realidad es que está escrito por un comisario de la Brigada Político-Social. Aber in Realität ist es von einer Einheit einer politischen Polizei geschrieben worden. Cualquier método valía para desprestigiar a la guerrilla. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Guerilla zu diskreditieren. Y finalmente esto es una granada. Und am Ende, das ist eine Granate. Estaba en el bolsillo de un falangista. Das war in der Tasche eines Falangisten. En 1960, Kiko Sabaté hizo su último viaje. 1970, Kiko Sabaté machte seine letzte Reise. Ya salía traicionado o vendido desde Francia. lo habían de, ya, o sea, los infiltrados ya sabían que, que salía, o sea, iba como traicionado. ¿Vale? Also die infiltrierten Polizisten wussten, dass nach Südfrankreich reisen wird. El grupo, todo el grupo murió pocos días después de cruzar la frontera, menos Abate. Einige Tage später, alle seiner Gruppe starben, nur überlebte. Y él consiguió llegar herido grave hasta un pueblo cerca de Barcelona. Kam schwer verletzt bis zu einem Dorf in der Nähe von Barcelona. Allí pidió la dirección de un médico. Wusste die Adresse von einem Arzt. Pero se equivocó de puerta y llamó a la puerta de al lado donde vivía un falangista. Aber hat sich leider in der Tür geirrt und hat an einem Hauseingang die Tür geöffnet, wo ein Falangist ihn geöffnet hat. El falangista cuando abrió la puerta reconoció a Sabaté. Als der Falangist die Tür geöffnet hat, hat Kiko Sabaté erkannt. Sacó su pistola e intentó dispararle. Sacó la pistola, sí, pero Kiko Sabaté zog die Pistole. El falangista sacó la pistola e intentó disparar a Kiko. Also der Falangist zog die Pistole mit dem Versuch, ihn zu töten. Pero el Kiko fue más rápido y le disparó primero. Aber Kiko war schneller und tötete ihn, versuchte ihn zu töten als erster. Pero la bala del Kiko dio en la granada, que desvió la bala, la granada no explotó y salvó la vida del falangista. Aber am Ende die Kugel von Kiko Sabaté traf die Granate, diese explodierte nicht, die in seiner Tasche war, und schützte letztendlich das Leben des Falangisten. Entonces el falangista tuvo tiempo de disparar y acabar con la vida de Kiko Sabaté. Und letztendlich hatte der Falangist danach die Gelegenheit, Kiko Sabaté zu ermorden. El último guerrillero anarquista murió en Cataluña en 1963. Der letzte anarchistische Guerrero starb 1963. Y el último guerrillero comunista murió en Galicia en 1965. Und der letzte kommunistische Guerrero starb 1965. Esto no fue el fin de la lucha armada, sino que fue un cambio de estrategia. Das war das Ende des bewaffneten Kampfes, aber nun gab es einfach eine Änderung in der Strategie. Porque los grupos españoles en Francia se internacionalizaron. Die Gruppen in Spanien, sie internationalisierten sich. Empezaron a atacar intereses turísticos no solo en España, sino también en toda Europa, intereses españoles. Sie attackierten Punkte, die von touristischem Interesse waren. Y primero Defensa Interior y después los grupos autónomos libertarios. Primero Defensa Interior, es un nombre de un grupo. Eine Gruppe Inlandsverteidigung. Y después grupos autónomos. Und autonome Gruppen. Estuvieron actuando hasta mediados de los años 80. Und einige andere anarchistischen Gruppen waren bis in die 80er tätig. Pero por suerte, de todos estos grupos aún nos queda gente viva que cuenta esas cosas mejor que yo. Aber es gibt sicherlich Leute, die diese Geschichten euch besser erzählen können wie er. Así que simplemente agradeceros a todas y a todos el haber venido y el estar interesados y daros las gracias. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und dass ihr so interessiert wart. Y si alguien quiere preguntar algo, yo encantado.